Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 27. Die Politik der Räte des Hanoch. Erster Teil. Ich will nicht gedenken der Misshandlungen, die bei einem solchen Bau stattfanden, sondern ich will euch nur Hauptsache leiten. Als nun die Städte vollends erbaut waren, da traten die 10 Fürsten zu Hanoch und sprachen: Hanoch, du großer, erhabener Gott aller Macht und Kraft, Klammer auf, obschon er schwächer war, denn einer Mücke und gar keine Macht mehr hatte und besaß, Klammer zu, und allergrößter Herr aller Gerechtigkeit, Klammer auf, welche nichts als Dieberei, Hurerei, Betrügerei, alles Böse, Gefühlskälte, Schlangenbrut, Grausamkeit, Lüge, Schmeichelei und Frevel aller Art zugrunde hatte, Klammer zu. Siehe, dein Volk ist groß geworden unter aller weisesten Führung deiner grenzenlosen, unbegreiflichen und unerforschlichen Gerechtigkeit, Klammer auf, das wahrhaft eine grenzenlose, für ihn ganz unbegreifliche und noch mehr, aber noch gänzlich unerforschliche Gerechtigkeit, Klammer zu, und hat sich ausgebreitet im ganzen weiten Lande deiner göttlichen Herrlichkeit und kann daher nicht mehr übersehen werden von dieser deiner hohen Wohnung. Und wenn wir sie aus den Augen ließen, so würden sie dann tun, was sie wollten. Ja, sie könnten sich sogar so weit verirren, dass sie statt dich, dem doch nun alleinig alle Anbetung gebührt, wieder den alten Gott Kains anzurufen und anzubeten anfingen. Und es könnte diesem alten Gotte doch wieder einfallen, irgendjemanden von ihnen zu erhören und ihn mit einer unbesiegbaren Macht auszurüsten, wonach er dann ein großes Volk um sich sammeln, über uns herfallen und uns endlich sämtlich vernichten möchte. Klammer auf, solche Besorgnisse geziemen sich sehr wohl für einen so mächtigen Gott, Klammer zu. Und wir hätten endlich auch der gerechten Diener nicht genug, die da überall hingingen und die Früchte abnehmen und sie brächten hierher. Und am Ende würden diese Diener uns überlisten auf dem Wege und würden verzehren am Ende selbst, was für dich nur, o großer Gott, die Erde gehorsamst hervorgebracht hat. Klammer auf, also aus Furcht zu verhungern, fing den großen Gott an zu quälen. Klammer zu. Und siehe, da wurde Hanoch sehr verlegen und wusste nicht, was da zu tun sei, da er von allem dem zuvor nichts erfahren hatte, wie sehr sich sein Volk vermehrt hatte. Endlich aber erhob er sich und sagte mit einer kreischenden Stimme voll Furcht: Wie wär's denn, wenn wir sie, die zu vielen, nach und nach umbrächten und töteten und setzten sie auf die erste Zahl der Schwäche und Mutlosigkeit? Was meint ihr, meine Getreuesten? Klammer auf, ein schöner Vorsatz für die göttliche Gerechtigkeit, Klammer zu. Und siehe, da sprachen die 10: O allergerechtester Gott, bedenke, was möglich und was unmöglich ist. Klammer auf, der allerweiseste, mächtigste und gerechteste Gott musste sich also durch von seinen Dienern über das Mögliche und Unmögliche belehren lassen, Klammer zu. Denn siehe, fürs Erste würden sie in großen Massen über dich und uns herfallen und uns allesamt vernichten, so wie nur einen erschlügen, und fürs Zweite gedenke des Gefäßes über den Sternen, davon uns der Kain oft erzählt hat, und so wir Groll zu üben werden anfangen, was da geschehen wird, Klammer auf, also hatte der große, mächtige Gott doch noch Furcht vor dem alten Gotte, Klammer zu. Und siehe, da sprach Hanoch zu ihnen: So höret denn und vernehmet meinen Willen, der da lautet gewaltig. Jeder von euch, meinen 10 getreuesten Dienern, beziehe eine der 10 Städte und herrsche und regiere in meinem Namen und gebe Gesetze nach der rechten Einsicht und Erkenntnis und halte auf die genaueste Befolgung derselben genau und strenge. so jemand von euch je nachlassen wird im gerechten Eifer, über den werde ich setzen den, der getreueste und eifrigste von euch war. An der Einbringung der Früchte werde ich euch erkennen. Der Erste, der da bringen wird, die Gaben als rechte Gebühr für meine heilige Majestät, der wird auch das Lob der Gerechtigkeit als Erster ernten, und ich werde das Wenigere von ihm annehmen, als wäre es vieles, die Späteren aber werden müssen bringen vieles, und ich werde es annehmen, als wäre es nur Weniges, da ich daraus ihre Trägheit bemessen und ihren Handlungen ein gerechtes Lob oder einen gerechten Tadel werde zukommen lassen, und der Letzte aber wird übergeben werden dem Ersten, damit er sich bessere im Eifer und in der Strenge aller gerechten Sachen. Denn die strenge Gerechtigkeit ist das einzige Fundament eines Reiches, welches wir haben und besitzen, ganz zu eigen. Das ist mein gerechter und gestrenger Wille, der ich bin euer Gott und Herr, da ihr keinen anderen haben könnet und auch nicht haben sollet mit allen den freien und dienstbaren Untertanen. Es hat wohl einmal irgendeinen alten Gott gegeben, der auch sehr mächtig war, solange er gerecht war. Aber er soll dann die Gerechtigkeit haben fallen lassen und tat den Übeltätern Gutes wie den Gerechten aus einer gewissen Liebe, ähnlich unserer Regung zu den schönen Weibern, und hat sich dadurch gänzlich zugrunde gerichtet und ist nun nicht mehr. Daher bin ich nun an seiner Stelle jetzt, wie ihr mich sehet. Daher wird auch das Anrufen dieses alten Gottes sehr wenig nützen, da er nirgends und nichts mehr ist. Daher habt ihr euch in allen Angelegenheiten an mich zu wenden, dem nun alle Macht und Gewalt innewohnt. Amen. Klammer auf. Solche und noch viel ärgere Schilderungen muss ich heutzutage über mich von vielen Hunderttausenden hören, die ihren baren Unverstand durch ihre allerfinsterste Vernunft, ein Vermögen aller Tiere durch ihre scharfen Sinne auf meinen Thron setzen und so sich selbst anbeten und sich derzeit nicht mehr Götter, da ihnen dieser Name zu gemein und läppisch niedrig erklingt, sondern Philosophen oder Weltgelehrte und noch Gelehrte oder Doktoren aller Art nennen. Diese allerfinsterste Art wollen mich sogar zwingen, zu ihnen erst in die Schule zu gehen, so ich wollte ein Gott dieser sogar sehr aufgehellten Zeit den Übergelehrten sein. Ich sage aber, dass ein Regenwurm vernünftiger ist denn sie, obschon er nur einen Sinn hat. Ich sage, diesen werden bald die allergrößten Augen machen und doch nicht mehr sehen, denn eine Wühlmaus in der Erde mit den gespitzten und sehr langen Ohren nicht mehr hören, denn ein Fisch im Wasser, da er keine Stimme, so auch kein Gehör hat. Klammer zu. Und siehe, das war den 10 Fürsten gerade ein gutes, unversiegbares Wasser auf ihre Mühlen, denn da war der Hanoch ihren innersten Wünschen zuvorgekommen und gab ihnen ein strenges Gebot, was ihnen gerade recht war. Denn jetzt erst waren sie wie gemacht, berechtigt, jeden nur erdenklichen Unfug zu treiben und zu betrügen das Volk und ihren dummen Gott. 15. Mai 1840. Und nun siehe, als somit der Gott Hanoch seine Rede vollendet hatte, entließ er diese 10 Diener. Diese aber gingen, dem Anscheine nach, tief ergriffen von einer so gewaltigen Rede, in ihren Herzen aber waren sie über die Maßen fröhlich, über die große Torheit Hanochs, der aus allerlei Furcht und Besorgnissen ihnen ihren eigenen Willen zum strengen Gesetze gemacht hatte und am Ende selbst überzeugt zu werden anfing, dass er ein Gott sei. Allein über den letzten Punkt irrten sie sich gewaltig, denn der Hanoch wusste bei sich gar gut, dass er kein Gott war, da ihm seine Schwäche und gänzliche Erschöpftheit nur zu deutlich zeigten, welche Bewandtnis es mit seiner Gottheit hatte. Aber er wollte nur die anderen in der groben Blindheit erhalten und befestigen und Gott sein des Gewinnes wegen und dachte, Den Blinden ist gut zu predigen, denn die unterscheiden nicht schwarz und weiß und halten den Tag für Nacht und so umgekehrt. Allein hierinnen irrte auch er, und so war zwischen ihnen ein wahres Narrenverhältnis, da immer einer den anderen für den Dümmeren und Größeren hielt. Und als sie nun wieder in ihren Gemache zusammenkamen, da fing der Kat an, eine Rede an alle zu richten und sagte: Nun, ihr meine Brüder, die wir noch den Kain zu unserem Vater haben und haben gesehen den Erzvater Adam und die Erzmutter Eva, die nicht kennt und nicht gesehen hat, der Hanoch noch je sehen wird den Adam. Seht, Kain, unser Vater, war ein Übeltäter, wie keiner je von uns es war und je sein wird. Und da er sich an den Gott Adams gewendet hatte, so gab ihm dieser, was er wollte. Nun, was brauchen wir denn mehr? Wir wissen und sind Augen und Ohren Zeugen seiner großen Taten. Somit wissen wir, wo der große Machthaber wohnt. Tun wir, was der Kain tat, in der Not, auch im Überflusse. Und seid versichert, es wird sich bald erweisen und zeigen, wer der eigentliche Herr im Lande der Tiefe ist. Errichte daher ein jeder von uns diesem Gotte einen Opferaltar und opfere ihm, da die Früchte des Landes und die Macht darob wird nicht unterm Wege bleiben. Und dann wird Hanoch, der Narr, lange gut warten können auf die Majestätsgebühr seiner eingebildeten Heiligkeit von uns, die wir Adam gesehen haben und die Eva. Und siehe, als der Kat beendet hatte seine Rede, da erhob sich Karak und sprach: Brüder, wenn es so ist, da haben wir ja eine gewonnene Sache. Seht, was mich anbelangt, so stimme ich vollkommen dem Kat bei. Müssten wir denn nicht Narren sein, größer denn ganz Hanoch, so wir Mächtigeren ihn füttern sollten für nichts als zur Bestärkung seiner Narrheit und ihn mästen auch noch dazu, damit er noch geiler würde zu beschlafen unsere schönsten Weiber, und so sie ihm nicht mehr schmeckten, wir uns, wie ihr alle wisst, erst noch eine außerordentliche Gnade daraus machen wollen, wenn er einem eine überlässt. Da glaube ich, wir behalten die Schönsten für uns. Die weniger Schönen geben wir unseren Dienern, die übrigen sollen ein Eigentum sein unserer Untertanen, und der Hanoch kann dafür ein Blutlecker seiner eigenen Töchter werden und die Schande schmecken aus seiner eigenen Faust und mager werden wie das Bein eines Bockes und essen mit den Kälbern und trinken mit den Vögeln. Und wie er tat mit unserem Vater, warum sollen wir ihm nun nicht ein Gleiches tun? Hat er sich auch Dinge vorbehalten, was zu tun, vergaß der Vater Kain und musste fliehen, da er doch sein Vater war wie der unsrige. Und seht, er ist uns nur ein dummer Bruder. Was soll uns denn nun hindern, ihm zu entgelten die Flucht Kains? Seht, das ist meine Meinung. Vorteilhaft für jeden von uns, da ich von meiner Seite zu tun werde dem alten Gotte, wie es Kat für recht und wirksam sehr weise fand. Aus allen ertönte nur ein einstimmiges Einverständnis auf die Rede Karaks, worauf sich Noat erhob und zu reden anfing, sagend: Ihr kennt mein Amt und Fach, dem ich nach dem Willen Hanoch vorgestanden habe und mit aller Treue, allem Fleiße und Eifer. Doch frage ich euch alle, was ich davon die Zeit lang hindurch gewonnen habe, so wird mir gewiss jeder von euch die Antwort geben: Nichts weiter und nichts mehr als nichts. Das heißt, ich half dem größten Betrüger betrügen und war somit selbst ein betrogener Betrüger. Ich musste seines Heuchelbetruges wegen vor der Menschenmenge schlecht leben, mir öffentlich bloß einer dummen Scheinheiligkeitsmeinung halber als allerstrengster Rechtlichkeitspfleger jeden heiteren Genuss versagen, um dafür geheim statt eines Lobes und einer unsichtbaren Entschädigung und Vergütung für öffentliche Unbilden von seiner unbegreiflichen Narrheit noch die allerderbsten Verweise und Drohungen aller Art zu empfangen. Ihr alle habt es leichter gehabt und konntet tun nach eurem Vergnügen vieles, was zu tun mir unmöglich war, da ich gerade an der Spitze seiner rechtlichen Narrheit stand und musste tun und in genaue Ausführung bringen jeden seiner tollsten und verabscheuungswürdigsten Wünsche, damit sie dann durch meine gezwungene Heuchelei, worauf ich mich wohl verstand oder eigentlich wohl verstehen musste, irgendeinen rechtlichen Anstrich bekam, wofür ich dann als rechtmäßiger Betrüger mich der Vollgültigkeit meines Betruges wegen wieder habe müssen betrügen lassen, und das dreifach, zuerst vom Hanoch des Rechtes wegen, fürs zweite von mir selbst des Volkes wegen und fürs dritte dem Volke und euch allen des Hanochs wegen. Ich glaube, euch einen hinreichenden Grund meiner vollsten Unzufriedenheit an den Tag gelegt zu haben und dadurch auch meine Truggestalt vor euch zu den Füßen. Und nun urteilet selbst, ob ich etwa Unrecht habe, wenn ich aus Dankbarkeit für solche Anerkennungen den dreifachen Betrug von mir nehme und ihn so mit aller Gewalt auf Hanochs Haupt hinschleudere, da ich ihn enthüllen werde vor dem Volke. Die Fortsetzung folgt demnächst.